ist dunkel. Wenn spät am Abend der Ruf der Eule dich lockt bis tief in die Nacht. In deiner Seele ruht ein Geheimnis, wie eine Quelle, die deine Sehnsucht bewacht. Aus frühen Kindertagen blieb ein Schauer stille Nächte zurück. Es brennt ein stummes Feuer immer wieder, wir leben in dir. Du möchtest fliegen zum Regenbogen. Deine Seele bewahrt.